Schläfst du schon? Ich mache mir gerade Gedanken, weil manchmal fühlt man sich doch so alleine. Und das ist doch so ein einsames Gefühl und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich mache mir halt Gedanken, weil manchmal läuft man so die Straße entlang, so an einem Weg oder einfach so auf dem Bürgersteig und sieht dann so einen einzelnen matschigen Handschuh im Schnee. Also immer, und wenn es mir so nieselig ist. Und dann, was ist mit diesem armen einzelnen Handschuh? Was machen Leute mit einem Handschuh? Da muss doch einen zweiten für geben. Was passiert da? Das ist eine gute Frage. Weil das ist mir auch schon aufgefallen. Die liegen manchmal so rum und manchmal sind die so auf so Holzzaunpfähle gesteckt, ne? Also auf diese Zaunlatten und winken so ein bisschen traurig in die Gegend, weil die Finger immer so runterhängen. Ja. Aber ich meine, es ist schon richtig, dass die immer so paarweise kommen. Das hat ja so ein bisschen Arche Noah-mäßig was, ne? Das ist auch vor allem sinnvoll, weil Menschen ja auch zwei Hände haben, ne? Die meisten. Wir wollen jetzt mal nicht alle, das, ne? Das ist also grundsätzlich, ich meine, wenn man jetzt natürlich, warum auch immer nur eine oder auch keine Hand hat, das ist natürlich auch total legitim, weil dann brauchst du auch keine Handschuhe, ne? Aber wenn du eine Hand hast, brauchst du halt einen Handschuh und dann brauchst du den anderen nicht. Ja, aber ich würde ja mal vermuten, dass eine Person, die den einen Handschuh verloren hat, gegebenenfalls beide schon gehabt hat. Ja, stimmt. Und wenn du nur eine Hand hast und nur einen Handschuh brauchst, dann lässt du ja den zweiten Handschuh einfach zu Hause und verlierst den nicht irgendwo unterwegs. Das ist richtig. Auch wenn du nur einen Handschuh brauchst, passt du vielleicht auch nochmal besser auf diesen einen Handschuh auf. Also ich frage mich halt, was los ist und warum die Leute das nicht merken. Also was ist so, Leute laufen so die Straße entlang und plötzlich fällt denen auf, ach, mein Handschuh ist weg. Und wo fällt denen das auf? Und ob die den Weg dann nochmal entlang gehen und den nochmal suchen. Das fällt mir im Winter, also spätestens, wenn es so Handschuhzeit ist und so kalt hatten wir es zwischendurch jetzt ja auch schon, fällt mir das verstärkt auf, dass so einzelne Handschuhe halt rumliegen. Und ich frage mich halt, warum? Das ist eine gute Frage. Also da fällt mir nur zu ein, jetzt im Winter sind es die Handschuhe, aber ich sehe im Sommer auch immer mal so Söckchen einzeln rumliegen. Ehrlich? Ja. Also. Noch nie aufgefallen. Doch, doch. Und manchmal auch so einzelne Badeschlappen oder irgendwie so Sandalen, die dann einzeln irgendwo rumstehen. Wo ich auch immer denke, so, was machen die Leute damit so? Aber mit den Handschuhen ist es stärker ausgeprägt, muss ich sagen. Ich denke halt, Socken hast du halt an den Füßen und die Füße stecken in den Schuhen. So, die verlierst du nicht so schnell. Ja. So, das ist schon, aber ein Handschuh, der ist doch, also das sind ja keine Fäustlinge oder sowas, wo ich dann denke, okay, da hat jemand losgemacht und ist von der Hand gerutscht oder sowas. Ja. Sondern das sind ja so diese Handschuhe mit den einzelnen Fingern und das ist ja nicht so, dass man jetzt so sich so durch die Gegend läuft und so, lalalala, und so, hui, ist der Handschuh weg, sondern das muss ja eine aktive Handlung, also muss einem. Ja. Yeah. Aber was machen dann die Menschen mit dem anderen einzelnen Handschuh? Weil du kannst ja keinen Einzelhandschuh nachkaufen. Nee, das stimmt. Das ist also im Grunde genommen, wir hatten da Handschuhe voneinander getrennt und der überlebende Handschuh dann auch noch entsorgt oder was ist das? Aber werden sie das wirklich? Ich meine, es gibt doch diese Spiegelneuronen, ne? Wo dann so. Die Spiegelneuronen. Ich glaube, das heißt so, ich bin da nicht, da müssten wir mal die von MINT.CORRECT nochmal fragen, die Jungs. Die kennen sich da besser aus. Aber wo dann so ein Teilchen ganz weit entfernt von einem anderen Teilchen, mit dem es aber irgendwie trotzdem verbunden ist, weil es eben gespiegelt ist oder irgendwie so, die gleiche Reaktion zeigt, obwohl es nicht den gleichen Bedingungen ausgesetzt ist. Das heißt, du hast, also es gibt ja auch diese Handschuhe, die mit so einer Schnur verbunden sind. Genau. Also die dann so durch die Ärmel durchgezogen wird und wo man sich auch mit strangulieren kann, wenn man das möchte. Ja. Oder nicht möchte oft auch. So, wo man immer gesagt hat, das ist voll praktisch, dann verliert man seine Handschuhe nicht, aber eigentlich hat man sich in der Jacke selber schon miteinander verheddert und. Das ist mir nie passiert. Kriegt keine Luft, das ist mir andauernd passiert. Ich bin auch ein sehr ungeschicktes Kind gewesen. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Wir haben die Rollen getauscht. Ich bin heute offenbar. Du bist heute sehr ungeschickt, ich nicht. Aber du erzählst mir also gerade, dass diese Spiegelneuronen also ähnlich sind wie diese Kordel, die beiden Handschuhe verbindet, oder wie? Ja, so ein bisschen. Nur, dass dann eben bei diesen einzelnen Handschuhen, die wir sehen, die Kordel halt nicht sichtbar ist, sondern eher auf so einer Metaebene vielleicht da ist. Und das also ist eine gedankliche Verbindung zwischen diesen beiden Händen, oder wie? Ja, also diesen beiden Handschuhen so ein bisschen. Also, dass dann der eine quasi gar nicht verloren ist, den wir so einzeln rumliegen sehen, sondern vielleicht so auf Erkundung ausgesetzt wurde oder so. Und das funktioniert nur bei unterschiedlichen Handschuhen oder auch? Es gibt ja auch Menschen, die haben zwei linke Hände. Die haben aber, glaube ich, trotzdem einen linken und einen rechten Handschuh. Also witzigerweise. Aha. Ja. Weil du kannst ja auch keine zwei linken Handschuhe als Paar kaufen. Du musst dann zwei Paar kaufen. Aber das wäre doch eine Marktlücke. Also hinzugehen und zu sagen, hey, also wir bieten halt diesen Handschuh nicht nur im Doppelpack an, sondern wenn sie den linken verlieren. Und also im Grunde genommen machst du doch, also marktwirtschaftlich ist das doch total gut. Du verkaufst die paarweise zu Preis X. Und weil einzelne Handschuhe dann doch eigentlich viel wertvoller sind, nimmst du einfach diese Doppelpacks, nimmst die auseinander und verkaufst sie zu Preis X plus 2. So, ne? Also einfach nochmal einen Euro drauflegen oder zwei. So, ne? Hm. Hast dann im Grunde genommen, also der eine hat von dieser Sorte Handschuhe den linken verloren, die andere dann von der gleichen Sorte den verloren. Das heißt, du machst also zwei Leute mit einem Paket Handschuhe total glücklich. Das ist eine totale Marktlücke. Also das würde ich doch machen. Hm. Das ist doch mega praktisch. Also das du musst ja nur gucken, wie du das anbietest in den Läden, ne? Weil in so einer großen Grabbelkiste, wenn die Leute dann doch zwei passende Handschuhe wollen, also einen rechten, der zum linken passt, suchst du dich ja tot in diesen Grabbelkisten. Also, du könntest aber auch, das wäre also wirklich, wenn du jetzt, also ich will das nicht unterstützen, aber nur so als Idee. Mhm. Du willst Handschuhe an Nazis verkaufen, du musst ja nur den rechten verkaufen, weil die halten den rechten doch in die Luft. Stimmt, den linken haben sie in meiner Tasche. Ja, ja, genau. Ja. Also mehrere Zielgruppen praktisch. Also nicht, das ist nur eine Idee. Bitte nicht nachmachen. Aber nee. Wobei es könnten ja die schlechten Handschuhe sein für die Nazis dann. Mit den Löchern. Und dass ihnen dann die Hände abfrieren. Genau. Dann könnte das nicht mehr so. Aber sie halten sie ihre Stummelhand dann so nach oben in die abgefrorene. Ja, aber es erklärt jetzt immer noch nicht, warum so viele einzelne Handschuhe in der Gegend rum. Nein, aber das ist auch so ein bisschen, was mache ich mit dem Problem? Ich bin auch lösungsorientiert heute mal. Ne? Das finde ich überraschend gut, ja. Also es freut mich. Das ist jetzt nicht so der Lösungspodcast, sondern eher so der Rausfind-Podcast. Ja. Aber das Ding ist halt, eine sinnvolle kriegen wir auch nur raus, wenn wir der Ursache auf den Grund gehen. Ja, das ist wahr. Das ist ja sonst Symptombekämpfung. Genau, aber um da zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, wie kommen wir denn jetzt, also was passiert denn mit diesen einzelnen Handschuhen? Weil irgendwann sind die ja weg. Frieren die weg oder gehen die über in eine andere Welt, in eine Handschuhwelt? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, jetzt so diese pseudonaturwissenschaftlichen Menschen, die würden jetzt hergehen und sagen, naja, und durch die Witterung zersetzen die sich dann so peu à peu und sowas. Ne, aber das ist ja albern. Also wenn man sich anguckt, welche Menge an Material da ist und was das Material jeweils für eine Halbwertszeit auch hat, genau. Das kann sich ja über einen Winter gar nicht zersetzen. Und wir würden ja im Frühjahr geflutet werden von den ganzen übrig gebliebenen Handschuhen. Die würden ja mit den Schneeschmelzen, würden die ja in die Gullideckel gespült und die verstopfen und wir würden an Überschwemmungen und so leiden. Das kann es ja nicht sein. Es gibt auch im Universum dieses Gesetz der Energiegleichheit, heißt das, glaube ich, vielleicht auch nicht, ich weiß das nicht. Der erste Energieerhaltungssatz, warum weißt du sowas? Das heißt, jede Energie, die ich zugebe, muss auch irgendwo herkommen. Mhm. Ich glaube, das heißt das. So, das heißt, wo geht denn diese ganze Wärmeenergie? So ein Handschuh wärmt doch auch. Das muss doch auch, diese ganze Wärmeenergie aus diesem Handschuh, das muss doch irgendwo hinkommen. Und dass das ein Handschuh wärmt, merke ich ja, wenn ich ihn anziehe. Ja. Und weißt du was, wenn die nicht getragen werden, dann wärmen die trotzdem. Ja, eben. Aber die wird nicht in den Körper übertragen, sondern in die Umwelt, die Wärme. Das heißt, eigentlich sorgen die verloren gegangenen Handschuhe dafür, dass es Frühling wird. Wir brauchen die also tatsächlich. Eigentlich ist das wichtig, dass die Leute ihre Handschuhe verlieren. Ja. Ach du Scheiße. Das würde der Winter nicht aufhören. Dann hätten zwar alle immer warme Hände, aber immer Winter. Und das will ja auch keiner. Nee, das kann ja auch nicht der Wunsch sein. Also das ist. Dann vergessen wir das mit dem Handschuhverkauf. Das macht ja nur. Deswegen, Handschuhe sind der Grund für den Klimawandel. Jetzt haben wir es aber auch mal rausgefunden. Ich wollte gerade sagen, deswegen ist es so wichtig, dass die Leute nicht im Frühjahr, Sommer und Herbst ihre Handschuhe verlieren, weil das trägt nämlich zur Klimaerwärmung bei, ne, zum Klimawandel. Ja. Und nicht nur dazu, dass der Winter irgendwann vorbei ist. Wenn die nur im Winter die Handschuhe verlieren, wäre das ja okay. Ja. Aber es ist ja irgendwie mit dem Klimawandel, ich glaube, da haben einfach ein paar Leute zu viel ihre Handschuhe verloren. Hm. Und deswegen ist diese Klimaerwärmung. Es gab ja auch so viele warme Winter, da haben die ihre Handschuhe einfach weggeworfen, nach dem Motto, einmal in die Umwelt gemacht, weil Leute schmeißen ihren Scheiß ja immer in die Umwelt. So, genau. Und das heißt, deswegen, das ist ja jetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch einfach damit zusammenhängt. Wir leben ja in einer Stressgesellschaft, ne? So, und Stress, wissen wir alle, treibt den Blutdruck nach oben und sorgt dafür, dass es den Leuten wärmer ist. Das heißt, selbst in den Wintern, in denen die Klimaerwärmung noch nicht gegriffen hat, war den Leuten aber wärmer, weil sie unter Stress standen und so einen hohen Blutdruck hatten und haben deshalb die Handschuhe weggeworfen und verloren und das nicht bemerkt oder wie auch immer, wollten die loswerden. Und so hat sich das dann immer weiter hochgespielt mit der Klimaerwärmung, weil dann hatten die Leute immer noch Stress und dann kam aber die Klimaerwärmung zu, die dann noch zusätzlich Stress verursacht hat und Wärme und weniger kalte Winter. Und dann haben erst recht noch mehr Leute ihre Handschuhe verloren, die dann weiterhin die Umwelt gewärmt haben. Ey, passt auf eure Handschuhe auf, Leute. Ja. Was das für Folgen haben kann. Ja, weißt du, und ganz schlimm sind ja die Leute, die erst ihre Handschuhe verlieren, sich dann diese Taschenwärmer kaufen. Ne? Ja. Wo so ein Metallplättchen drin ist, in so einer Flüssigkeit. Und wenn du das knickst, dann kristallisiert die aus und strahlt Wärme ab und so. Sind das nicht eigentlich aufgelöste Handschuhe? Mal ganz ehrlich, wie kann das denn sein, dass etwas kalt ist und dann klicke ich auf so ein Metalldings hier und das sind doch, eigentlich sind das, also die Partikel, die da drin sind, die dann die Wärme speichern, das sind doch eigentlich nur aufgelöste Handschuhe in diesem Taschenwärmern. Ja. Weißt, ich stelle mir gerade so vor, dass dann so am Ende des Winters so Straßenkehrmaschinen diese ganzen Handschuhe aussortieren aus dem, was sie so aufgekehrt haben und in so eine Sonderverarbeitungsanlage stecken wo dann quasi die Handschuhe wirklich in diese Flüssigkeit verwandelt werden erstmal. Also einfach aufgelöst in Trägerflüssigkeit. Genau, in Trägerflüssigkeit aufgelöst werden. Und dann wird nur dieses kleine Metallplättchen dazu gegeben. Genau. Und das, also dieses Metallplättchen ist bestimmt irgendwie aus diesen ganzen alten weggeworfenen Handys. Man muss das ja auch kochen. Ja. Aber das machst du im Grunde genommen nur, um dieses Metallplättchen zu aktivieren. Das löst das ja aus. Genau. Du kriegst dieses Metallplättchen. Das heißt, du musst das erst aktivieren. Und Metall speichert ja die Wärme. Das weiß man ja. Ja. Ne? Wenn die Sonne drauf scheint und du packst das Auto, ist ja heiß. Also die Wärme, das weiß man, das beobachtet man ja jeden Tag. Das kann ich ja mit meinen eigenen Augen sehen. Kann ich auf das heiße Auto. Und dann kriege ich eben dieses Metallplättchen, wo die Wärme gespeichert ist. Und damit aktiviert das eben die Handschuhpartikel in dieser Flüssigkeit. Genau. Und dieses Metallplättchen, ich glaube, das ist dann ähnlich wie also das wird aus diesen Handy-Akkus hergestellt, ne, die übrig sind. Ja, die sind auch, das Handy wird auch immer so warm, wenn ich es benutze. Ja, eben, ne? Das kommt genau. Und dieses Kochen ist halt quasi wie mit Strom aufladen, nur weil das eben umgewandelt wurde vom Handy-Akku in dieses kleine Plättchen, kann man es halt nicht mehr in die Steckdose anschließen, weil dann würde ja auch diese Handschuhflüssigkeit auslaufen. Da ist ja auch kein USB-Anschluss dran. Nee, eben. Sollte man mal machen, das ist viel umweltfreundlicher USB. Naja, aber dann muss ja irgendwie ein Loch drin haben, damit wo dann die Handschuhflüssigkeit rauslaufen würde, das geht auch nicht so gut. Deswegen haben sie das halt so gemacht. Ja, ne? Stimmt. Und dann wird die Energie eben über dieses kochende Wasser zugeführt, das ja meistens mit Elektrizität zum Kochen gebracht wird. Ich meine, seien wir ehrlich, wer hat zu Hause noch Feuer? Also ein Energiekreislauf, sondern ja. Und dann hast du es quasi wieder aufgeladen und dann geht da wieder neu diese Wärme raus. Also ihr könnt besser eure Handschuhe bei euch behalten, weil die wärmen euch direkt und dann verunstaltet ihr auch nicht die Umwelt damit. Genau. Ja. Heißt halt trotzdem, also mir tut's halt leid für die Handschuhe, die da so einzeln rumliegen, aber wenn du sagst, die sind halt auch gedanklich und metaphysisch noch miteinander verbunden, dann ist das okay. Ja. Aber ist halt trotzdem tragisch. Es ist trotzdem tragisch und das ist natürlich auch mit der Klimaerwärmung, müssen wir aufpassen. Ich meine, eigentlich sollten wir alle losgehen, wenn wir solche Handschuhe finden unterwegs, dass wir die einsammeln, damit die nicht von diesen Straßenkehrmaschinen eingesammelt werden können, mit nach Hause nehmen. Am besten mit irgendeinem temperaturausgleichenden Material vollstopfen, also Watte oder irgendwie sowas, was Watte, das auffängt, ne? Und dann zunähen unten, damit das auch nicht wieder rauskommt, die Wärme. Genau. Und dann, weiß ich nicht, ein bisschen hochpäppeln. Ja, und dann kannst du die auch an so einer Girlande aufhängen und dann hängen halt in deiner Wohnung lauter Handschuhe irgendwie von der Decke oder so. Ich habe das sowieso nie verstanden, warum die Leute Socken aufhängen, wenn irgendwer Geburtstag hat. Das kann man doch mit Handschuhen machen, die gibt's doch genug. Ja. Das ist doch albern. Also, und dann hast du es auch warm, wenn jemand jetzt 30 wird und alte Socke ist, dann hängst du halt im Winter die Handschuhe auf und dann wird es darunter ja auch warm. Das ist ja wie diese Heizpilze im. Warum hängt man da nicht einfach ihre Handschuhe dann die Leute auf? Ne? Das wäre ein viel sinnvoller. Ja. Ja. Mir fällt übrigens ein, ich brauche neue Handschuhe. Meine sind weg. Deine Handschuhe sind weg? Meine Handschuhe sind weg. Seit wann sind die weg? Seit letztem Winter. Da habe ich das letzte Mal gesehen. Du meinst der Winter vor diesem sehr langen, sehr trockenen, sehr warmen Sommer? Gott, es tut mir leid. Das konnte ich jetzt vor heute nicht wissen. Das wusste ich ja nicht. So, ist mir ja schade. Und gerade du, der du so große Hände hast und so große Handschuhe brauchst, wo dann so viel Wärme drin ist. Ah, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gewissen. Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr schlafen, ey. Ja, ich versuch's trotzdem. Okay. Ja, wir kriegen neue Handtuch. Ja, vielleicht adoptieren wir einfach welche. Okay. Ich habe neulich mal welche gesehen. Vielleicht nehme ich einfach die mit und Patrick. Naja, wir können ja auch, also für deine großen Hände mehrere von diesen kleinen Handschuhen einsammeln und zusammennehmen. Patrick ist ja auch modern. Ja, ne, ist ja alles self-made und do it yourself. Na gut, dann probieren wir das. Okay, na dann. Ja, dann schlaf du mal gut und ich mache mir jetzt noch ganz viele Vorwürfe wegen des Sommers. Zu Recht. Ja. Gute Nacht. Ja.